ist eine Fee. Oh Gott, oh Gott. Eine Seefahrt, herein! Ja! Na, was ist denn hier los? Soll ich es ihm sagen, Doris? Eine Seefahrt, hier ist du. Aha, na ja, dann legt euch mal ein bisschen aufs Ohr. Was gibt's denn? Warum bist du gekommen? Ich wollte gucken, wie es euch geht. Das siehst du ja nun jetzt, ne? Jo, sind wir schon dabei, es geht gleich zum Essen gibt's gleich. Was? Was gibt's denn zu essen? Na, das könnt ihr euch aussuchen. Schließlich haben wir einen vollgefüllten Kühlschrank. Was? Ich sehe von hier, ist lustig eingesehen. Hat ihr schön? Wann gibst du Essen? Naja, gleich. Bis dann. Buttermilch. Wir können doch gleich mitkommen. Komm, Doris. Was für ein Ding, Doris? Nun komm. Ja, ich bin stark. Tischmanieren habt ihr. Sag mal, wie fährt der, beziehungsweise wie schwimmt Autokar denn? Otto! Ich hatte die Cliffs nicht gesehen. Ich meine diese Schellen da, diese... Wir sind nämlich jetzt angelangt in Neuseeland. Dann stellen wir mal den Motor aus, ne? Ja, verbraucht ihr nur Benzin, das Ding. Ich bin doch gerade fertig mit dem Fisch. Ja, ja, ja. Ja, und hier? Ich bin vollkommen fertig. Fix und fertig. Ja, wir wollen doch jetzt nach Neuseeland gehen. Ja. Oder auf die Insel. Ja. Lass uns runtergehen. Oh, auch gut. Lasst uns gehen. Ja. Gehen. Ja, gehen wir.